WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und wir sind jetzt die ersten 7 Minuten unter uns bei 1 Live und dann kommt das Fernsehen dazu. Und unser Thema heute Nacht heißt gescheitert. Ich möchte gerne mit euch über euer Scheitern, über großes Scheitern sprechen. Was ist das Größte in eurem Leben, von dem ihr sagt, das ist wirklich großes Scheitern für mich gewesen? Wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, ich vermute, es ist eine Anruferin, heißt Hazel. Hazel, stimmt das? Nee, Hazel. Hazel? Ja, also Englisch, genau. Ach, Englisch? Ja. Ich dachte, das wäre ein türkischer Name. Nee. Hazel, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Jetzt genau zum Thema Scheitern bei dir. Ja, genau. Also ich bin 18 Jahre alt und gescheitert bin ich daran, also konkret an der Essstörung, ja, weil die mich davon abgehalten hat, das Abitur machen zu können, was ich eigentlich hätte machen können. Oh. Also ich habe Abitur und das ist auch nicht schlecht, aber es hätte einfach viel besser sein können, als es ist. Wie ist es? Wie gut ist es? 2-0. Naja. Ja, aber... Es hätte 1-0 sein können? Nee, es hätte vielleicht 1-2 sein können, aber... Ja. Genau, das und ich habe einfach... Hast du gerade gemacht, Abitur jetzt? Ja, genau. Ja. Ich habe einfach viel dadurch verpasst und Freundschaften sind daran gescheitert. Und welche Art von Essstörung hast du? Also angefangen hat das mit einer Anorexie, also Magersucht. Ja. Und dann ist das so mit der Weile so dazugekommen und jetzt wechselt sich das immer zwischen rein anorektischen und Mischphasen also ab. Brechen und Magersucht. Brechen, genau. Magersucht. Mhm. Ja. Seit wann schon? Seit ich 15 bin. Oh. Wie stark ist es im Moment? Woran bist du das? Ja, du musst es, du wirst es wahrscheinlich am besten messen können. Ist es schlimmer als vor einem Jahr noch? Ja, ja, weil ich nicht mehr so die Struktur hatte, wie ich in der Schule, weil ich studiere jetzt auch nicht. Eigentlich wollte ich jetzt in Südamerika sein, aber eine Freundin hat sich überlegt, sie will das doch nicht mit mir machen, deswegen bin ich jetzt hier und mach nichts und bin den ganzen Tag nur damit beschäftigt und das ist nicht so förderlich. Wie schwer bist du? 46 und ich bin 1,76, also ich bin relativ groß, genau. Ja, das ist schon recht dürftig. Ja. Wie oft erbrichst du? Also in letzter Zeit gar nicht. Mhm. Das war noch öfter, also häufiger, als ich in der Schule war. Mhm. Genau. Jetzt sagst du, ich hätte ein besseres Abitur machen können, wenn ich diese Erkrankung nicht gehabt hätte. Ja. Inwiefern hat diese Erkrankung dich denn gebremst, ein besseres Abitur zu machen? Naja, die ganze Konzentration geht dahin. Man denkt, ich hatte in der Schule, es war schwer aufzupassen, weil die ganze Konzentration komplett, man denkt den ganzen Tag, obwohl die Leute denken, man hat kein, also Anorexie ist ja übersetzt, heißt es ja eigentlich Verlust des Appetits, aber es ist ja nicht, es ist meiner Meinung nach komplett falsch, man hat ja Appetit und man denkt die ganze Zeit kann ich was essen? Wann kann ich es essen? Wie was viel kann ich essen? Genau, ja. Genau. Wie viel habe ich gegessen? Wie gehe ich damit um jetzt mit dem, was ich gegessen habe und so weiter? Mhm. Ja. Ja. 3 Jahre hast du es? Bist du schon in einer Behandlung gewesen? Nee. Nein? Warum, warum nicht? Weil ich mich sehr dagegen gewehrt habe und das nicht wollte und das man auch mit allen Mitteln durchgesetzt hat. Also sprich, ich wurde öfters in der Schule darauf angesprochen und habe das auch gegenüber mehreren Lehrern zugegeben. Mhm. Und als sie dann, obwohl sie mir eigentlich vorher gesagt hätten, sie wird Schweigepflicht und bla und dann plötzlich hieß es, ich wäre ja minderjährig und jetzt müssen doch die Eltern angerufen werden. Und aber wussten deine Eltern nicht ohnehin schon Bescheid? Nee. Nee, aber die sehen dich doch, die beobachten dich doch. Ja, ich bin halt, also ich bin geschickt, was das angeht. Ah, ja. Und die arbeiten auch relativ viel. Warum, das heißt, warum bist du nicht in eine, noch nicht in eine Therapie gegangen? Weil ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt, weil mich meine Eltern nach dem Erstgespräch mit den Eltern sofort zu einem sehr renommierten Psychiater gebracht haben. Mhm. Den habe ich allerdings auch gelinkt in zwei Gesprächen. Mhm. Und dann war es das damit. Ich finde nicht, dass ich es wert bin, besser zu werden. Und ich bin auch selber noch nicht, ich glaube, der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug, dass ich wirklich Hilfe bekommen möchte. Wie du mir das gerade geschildert hast, finde ich, dass du das schon wert bist, dass man dir hilft und dass das schon fortgeschritten genug ist und ernst genug ist. Allein die Tatsache, dass du es nicht schaffst, in den 3 Jahren allein davon wegzukommen und es sich jetzt so entwickelt hat, wie du es gerade beschrieben hast, dass du jetzt als Außenwirkung auch dein Abitur viel schlechter hast, als möglich gewesen wäre, sind für mich alles Signale, sie muss dringend in eine Therapie gehen. Mensch, Heiser, es gibt so viele Menschen, die das haben. Geh doch mal hin. Du kannst doch zu jeder Zeit wieder abbrechen. Aber es gibt mittlerweile so hochprofessionalisierte Therapeuten zum Thema Essstörung und du hast gute Chancen, davon wegzukommen. Das wäre das Leben doch wert, dass du das schaffst. Ja, also möchte ich dir gar nicht widersprechen. Also ich war schon bei diversen Leuten, also du wirst nicht, ich war bei einem Psychiater für Psychosomatik, bei, ich glaube, 4 oder 5 Psychologen, weil meine Eltern irgendwie dachten, das wäre nötig. Dann hat mich eine Lehrerin auch nochmal zu einem geschleppt und ich bin einfach noch nicht bereit, das loszulassen und dann sage ich ganz provokant, da muss es dir noch viel dreckiger gehen. Ja, genau, das meinte ich ja, dass der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, genau. Also ich würde dir oder möchte dir dennoch dazu raten und möchte dir gerne anbieten jetzt, dass du mal nur ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, der dir vielleicht so ein paar erklärende Worte noch sagt, wie man das in einer wirklich guten professionellen Therapie machen könnte. Bist du damit einverstanden? Ja, generell schon, aber mir wurde das alles erklärt. Also wir machen es nochmal, es kann ja nicht schaden. Vielleicht kommt ein kleiner Punkt noch dazu. Ja. Wollen wir es mal versuchen, Hälse? Gerne. Gut, dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich an und ihr beide redet weiter und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Okay, danke, dass ich mit dir reden konnte. Sehr gerne. Tschüss, Hälse. Gut. Ciao. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao. So, mein Lieben, auf die Sekunde. Genau, ich sehe den Vorspann im Fernsehen, gleich sind die Fernsehzuschauer da. Da seid ihr schon. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen im Radio bei 1Live, aber schön, dass ihr jetzt auch da seid. Heute Nacht Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt gescheitert. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in welchem Bereich auch immer ein großes Ziel verfolgt haben, ein großes Ziel hatten, aber dann grandios gescheitert sind. Oder die einen Traum hatten und der geplatzt ist und vielleicht ist aus diesem Traum sogar ein Albtraum geworden. Also erzählt mir von eurem Scheitern. Was war das größte Scheitern bisher in eurem Leben? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass jemand an einer Krankheit gescheitert ist und sagt, ich kann nicht mehr, ich gib's auf, ich schaffe das einfach nicht, dagegen anzukommen. Aber scheitern kann man ja eben leider Gottes in allen Bereichen des Lebens letztendlich. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Helga und Helga ist 52. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Helga. Ja, ich freue mich auch, da sein zu können. Ja. So, zu unserem eher ernsten und traurigen Thema gescheitert. Ja, ist richtig. Also bei mir ist es so, ich bin noch nicht gescheitert, aber ich weiß, dass ich scheitern werde. Ich bin unheilbar an Krebs erkrankt, Eierstockkrebs, und habe eine sehr negative Prognose. Im Moment geht es mir zwar noch relativ gut, das kann aber auch ganz schnell ganz anders sein. Wie lange bist du schon erkrankt an dieser Erkrankung? Seit 2010. Ja. Und das ist so 3 bis 5 Jahre ist eigentlich Schnitt, dass man überleben kann. Mhm. Und meine Idee war, da ich letztes Jahr 12 Tage auf Morphium war, mhm, und das für mich überhaupt nicht in Frage kommt, weil ich eigentlich ein sehr selbstbestimmter Mensch bin, dass ich mir die Idee zusammengebastelt habe, ich möchte eigentlich gerne Selbstmord begehen. Wenn es dann soweit ist, dass es mir schlecht genug geht, dass ich sage, es reicht, mhm, ich bin sämtliche Therapien und Anwendungen leid. Vielleicht sagst du mal kurz was zum Therapiestand. Der Therapiestand ist das, die letzte Chemo ist jetzt vorbei und momentan bekomme ich Tabletten, Hormone, die dann das Wachstum der Krebszellen eindämmen sollen. Ich habe den ganzen Körper voller Aszites, bedeutet, ich habe überall kleine Sehnen im Körper, kleine Wasseransammlungen. Ich habe einen Schlauch im Rücken, wo ich selber Wasser ablassen kann. Ich werde alle 2 Wochen punktiert. Und ja. Sind im ganzen Körper auch Tumore schon? Nee, gar nicht. Nein. Tumore überhaupt nicht, aber es ist eben auch im sämtlichen Wasseransammlung sind Krebszellen. Und die werden sich früher oder später irgendwann festsetzen und dann, das ist auch das Hauptproblem der Eierstockkrebserkrankung, die werden sich irgendwann auf den Darm legen und dann hört der Darm auf zu funktionieren und dann geht natürlich gar nichts mehr. Also ein künstlichen Darmausgang kommt nicht in Frage, das geht nicht. Wie viel Chemotherapien hast du schon gemacht? Ich habe jetzt den dritten Block hinter mich gebracht. Könntest du rein theoretisch noch einen machen? Ja, aber ich möchte es nicht mehr. Du möchtest nicht mehr? Nein. Sonst gibt es nichts mit Strahlentherapie? Nee, ist ja nichts zu bestrahlen. Ja, ja, ich frage. An sich kann man ja nicht bestrahlen. Ja. Nee, und... Das heißt, du bist jetzt für dich, hast du beschlossen, austherapiert? Ja, ich werde jetzt das alles noch nehmen, was... Also bei mir ist das Wichtigste, wenn die Lebensqualität anfängt zu leiden, ich habe da so 1, 2 blöde Spückensachen im Kopf, ich möchte gern selbstständig einkaufen, selbstständig Auto fahren, ich möchte gern weiterhin leidenschaftlich gern ins Fußballstadion gehen. Das geht alles noch, klar. Ja. Bist du eigentlich alleine? Ich bin alleinerziehende Mutter eines 18-jährigen Sohns. Und da kommt auch mein Scheitern dann dazu. Ich habe ja meinen Selbstmord bis ins letzte Detail geplant. Was genau willst du machen? Ich möchte gerne an die Nordsee fahren. Da wohnt mein Bruder, da ist auch mein Bestatter. Das ist alles schon geklärt. Ich würde mich dort irgendwo einmieten, würde mich mit meinen Freundinnen treffen. Wir würden noch einen schönen Abend verbringen, soweit das dann noch möglich ist, weil ich dann wahrscheinlich in einem Zustand sein werde, der nicht mehr so ganz toll ist. Dann werde ich mir die Portnadel setzen und dann werde ich mich mit Morphium abschießen. Und du weißt, wie hoch die Dosis sein muss? Du hast dich informiert. Ich habe meinen Arzt gelinkt, ja, und das ist auch alles... Nun ist der Punkt, glaube ich, sehr schwer festzusetzen. Wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, ich mache das? Nee, das ist nicht schwer festzusetzen. Also ich war letztes Jahr Pfingsten 12 Tage im Krankenhaus mit Verdacht auf Darmverschluss. Und da ich weiß, dass das nur ein Verdacht war und man das wieder regulieren konnte, weiß ich jetzt aber auch, dass irgendwann innerhalb der nächsten Monate oder 1, 2 Jahre wird der Punkt kommen, wo es nicht mehr zurückgeht. Kann der gesundheitliche Zustand, oder anders gefragt, entwickelt der sich allmählich zum Schlechten oder kann der auch ganz schnell von heute auf morgen in eine Dramatik kippen? Ja, das meinte ich jetzt gerade damit. Und wenn du dann noch da bist, wo du jetzt lebst und eben noch nicht an der Nordsee bist und vielleicht gar nicht mehr reisen kannst, was machst du dann? Natürlich kann ich reisen. Also ich selber nicht, aber meine Freundinnen sind Gewehr bei Fuß. Die stehen das alles mit durch. Schön ist, dass eine sehr gute Freundin von mir auch in einer onkologischen Praxis arbeitet. Alles von Vorteil. Von der Betreuung her, nichts anderes. Und die entsprechende Menge des Medikamentes hast du schon zu Hause? Habe ich zu Hause, weil ich habe ganz normal durch diese starken Schmerzen, die ich ab und an habe, habe ich Indikationen. Ich habe normale Rezepte und es ist auch alles gesetzlich konform, also... Ich konnte mir das Morphium ganz normal besorgen und habe eben die entsprechende Menge angesammelt. Ich bin jetzt ganz erstaunt oder beeindruckt, muss ich ja sagen, Helga, mit welcher Klarheit und fast schon Coolness du mir das so erzählen kannst. Ja, das ist nur Fassade. Das wollte ich gerade fragen, das ist Fassade. Das ist Fassade, das muss ich für mich selber machen, weil sonst würde ich wahrscheinlich sehr viel häufiger heulen oder... Keine Ahnung. Und ich möchte nicht heulen, ich möchte noch Spaß haben und ja, dann bleibt nicht viel übrig. Ne? Ja. Hast du es sind jetzt einige Leute eingeweiht in deinen Plan, wie du es gerade gesagt hast? Meine Mädels, ja, natürlich. Deine Mädels und der Bestatter auch schon? Der Bestatter auch, ja. Mhm. Das war auch ganz süß. Er fragte mich dann, ob ich noch eine Halligenrundfahrt machen möchte in meiner Urne. Ach so, in der Urne? Ja. Und was hast du geantwortet? Nee, das muss dann auch nicht mehr sein. Die geht dann 2,5 Stunden länger, die Reise auf dem Schiff. Das ist dann auch egal. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber ich musste sehr lachen. Aber ganz im Ernst, wie ist es mit deinem Sohn? Hast du es dir im Das ist ja das Problem und dafür brauche ich deinen Rat. Weil ich komme mit meine Geschichte steht, es passt alles. Die Portnadel hängt bei mir an der Pinnwand, steril verpackt, alles ist easy. Wir fahren, also das heißt, der Tag ist gekommen. Mhm. Ich stehe vor meinem Sohn und ich kann nicht. Warum hast du mit deinem Sohn darüber noch nicht geredet? Er weiß, dass ich wollte zu Dignitas gehen und Dignitas wollte 8.000 Euro von mir haben. Also Dignitas ist eine Sterbehilfeorganisation der Schweiz. Richtig. Da fährt man in die Schweiz, aber das ist eben sehr teuer. Richtig. Und ich war auch Mitglied und man muss auch Mitgliedsbeitrag bezahlen. Mhm. Das war nicht das größere Problem. Problem ist einfach, ich möchte gerne das Geld meinem Sohn hinterlassen und nicht dafür mein Ableben bezahlen. Aber nochmal die Frage, warum hast du bisher noch nicht gesprochen mit deinem Sohn darüber? Ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber über Dignitas. Aber noch nicht über diesen Plan? Nee, ich traue mich nicht. Was hat er denn zu Dignitas gesagt? Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung, hat er gesagt? Ja, das ist ja, er weiß ja, dass ich das nicht machen würde, einfach mal nur so, sondern dann, wenn es gar nicht anders geht. Also er weiß über die Ernsthaftigkeit deiner Situation absolut Bescheid. Ja. Er weiß alles über die Erkrankung und weiß, dass du eigentlich auch nicht mehr lange zu leben hast. Richtig. Das weiß er. Ja. So. Und jetzt hast du mit ihm über Dignitas, Sterbehilfe, gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, okay, das kann ich akzeptieren. Richtig. Aber dann ist es doch einfach, mit ihm über die neue Überlegung zu sprechen. Nein, das Scheitern ist ja nicht, das Scheitern bin ja ich dann. Ich stehe dann vor, ich kann dann nicht. Kannst du das verstehen? Nee, ich verstehe dann nicht genau, was du meinst. Kannst du nicht mit ihm reden, oder? Also ich habe immer wieder die Situation vor Augen, ich stehe im Flur, wir stehen uns gegenüber und ich sage ihm, ich gehe jetzt und komme nicht wieder. Ja, das kann ich verstehen. Und deshalb sage ich zu dir, dass du musst mit ihm jetzt reden. So wie du mit ihm auch schon über Dignitas gesprochen hast. Ja, aber er läuft immer gern weg jetzt davor. Er sagt immer, es wird alles wieder gut, er weiß, dass es nicht gut wird, aber... Nein, aber das finde ich ganz dringlich. Okay. Dass du jetzt aktuell, morgen, mit ihm darüber sprichst und über den Plan sprichst. Ich glaube, das musst du ihm auch sagen. Das ist ja ganz schlimm, wenn du ihn da vor vollendete Tatsachen stellst oder wenn du sagst, ich gehe jetzt und komme nie wieder. Das ist ja der absolute Schock für ihn. Ja, aber das Problem ist ja, deswegen ist es ja auch die Thematik von wegen gescheitert. Oder ich sehe definitiv, selbst wenn wir darüber gesprochen haben, wird das sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob ich dann noch runtergehen kann, ins Auto steigen und mit meiner Freundin dahin fahren kann. Das kommt darauf an, wie er sich geäußert hat und wie er reagiert hat. Das Schönste wäre, er wird mitkommen, aber das kann ich ihm ja nur gar nicht zumuten. Nein, aber das könntest du ihm ja anbieten. Ja. Ja, und das ist das Hauptproblem, ne? Das wirklich, ich habe immer wieder diese, aber das ist wirklich eine gute Idee. Wahrscheinlich müssen wir uns echt zusammensetzen. Und das musst du schnell machen, finde ich. Ich glaube, das ist deine Hauptbelastung im Moment, so habe ich den Eindruck. Das ist schon ziemlich arg, ja, weil ich habe es ja nun sehr langfristig durchgeplant und meinen Schlachtplan zurechtgelegt. Das Morphium gab es ja auch nicht von jetzt auf gleich. Und jetzt werden bestimmt, sag ich dir, Helga, jetzt werden bestimmt viele Leute denken, mein Gott, hat die Mut, die Frau. Nee, eben nicht. Wenn ich den Mut hätte, wäre ich schon längst gegen Brückenpfeiler gefahren. Jetzt schon? Die Situation gab es schon ein paar Mal, weil es gab so viele Situationen, hätte mir jemand ein Becherchen mit irgendwas gereicht, wo es ganz schnell geht, ich hätte es genommen. Weil das tut so weh teilweise. Das wollte ich gerade fragen. Du hast auch aktuell Schmerzen, starke Schmerzen. Starke nicht, aber permanent Schmerzen. Und manchmal eben dann wirklich 3 Tage durchgehend extremste Krämpfe und mit ganz übelst übergeben und da ist ja auch egal. Ich finde auf jeden Fall ganz toll, dass du deine Freundin um dich herum hast und die das akzeptieren und die dich unterstützen. Ganz wichtig. So, und wenn du jetzt deinen Sohn, der nun auch schon 18 ist, auf der einen Seite aber natürlich auf der anderen Seite auch leider erst 18 ist. Ist ja zwiespältig, ne? Ja. Genauso sehe ich das auch. Aber dennoch musst du ihn mit einbeziehen. Das musst du machen. Und ich würde es an deiner Stelle so schnell wie möglich machen. Ja. Ich finde, der hat immer so viel um Ohren. Jetzt Ausbildung angefangen, Führerschein. Ja. Sein Vater Alkoholiker. Er wird irgendwann komplett alleine sein. Keine Großeltern mehr da. Das trifft natürlich so einen jungen Typ total. Ja. Das ist mir schon klar. Aber es trifft ihn noch mehr, wenn du schweigst. Ja, richtig, natürlich. Wobei ich aber auch wirklich gemerkt habe, wenn es mir richtig schlecht geht, dann ist er ganz schnell weg. ist zwar nicht unbedingt jetzt ein Prädikat für ihn, aber ich kann es total verstehen. Also weg, er geht dann? Oder er wie? Haut ab. Weil er das wahrscheinlich nicht erträgt. Nein, er steht dann mit Tränen in den Augen da. Und wie hat er denn überhaupt reagiert, als du ihm zum ersten Mal gesagt hast, ich werde nie wieder gesund und ich werde sterben? Puh, da sind wir, glaube ich, beide ziemlich drüber weggegangen. Mhm. Das ist so ein Ding, man kann sich das auch nicht vorstellen. Mhm. Wir können jetzt darüber reden, aber es ist für mich extremst unwirklich, dass es wirklich so sein soll, dass ich vielleicht in einem Jahr nicht mehr da bin. Mhm. Darum feiere ich auch jeden Geburtstag wie nichts Gutes. Ja, das glaube ich. Ich finde deine Entscheidung höchst respektabel, Helga. Und ich würde es genauso machen. Kann man das? Geht das, ja? Ich würde es genauso machen, sage ich dir. Weil dieses Hospiz, ich finde es so furchtbar abgeschossen, dass, wenn die mir versprechen können, dass mein Kopf ausgeschaltet ist, dann gehe ich dahin. Wenn mir der Arzt sagt, er weiß es nicht, und wenn das Denken nicht aufhört, dann gehe ich da nicht hin. Hospize sind natürlich sehr gute Einrichtungen. Ja, aber man weiß genau, warum man da ist. Nein, aber niemand wird dir vorher genau sagen können und zusichern können, so und so wird es werden. Das wird dir kein Arzt und kein Betreuer sagen können. Und wenn das deine persönliche Entscheidung ist, den Zeitpunkt abzupassen, wo es noch so einigermaßen geht, dann zu gehen, finde ich völlig akzeptabel, völlig. Das finde ich nett, dass du es sagst. Ja, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ganz, ganz. Ja, weil es gibt so viele, die mögen das Thema Tod überhaupt nicht. Entweder stehen sie vor mir, haben Tränen in den Augen oder sagen, um Gottes Willen, wie kannst du denn? Ja, aber soll ich mich da wirklich hinlegen? Ich meine, ich habe mein Leben lang selbstbestimmt alles in die Hand genommen und gemacht. Ja, klar. Und da fange ich jetzt nicht an, mich da hinzulegen und irgendwem auszuliefern. Du hast selbstbestimmt gelebt und du möchtest selbstbestimmt sterben. Ja, bitte. So, das würde ich so nehmen. So, und dann musst du mit deinem Sohn reden, so schnell wie möglich. Genau, das werde ich tun. Mach es. Eine gute, ja, ich habe vorhin schon mit deinem, ist es Redakteur oder wie auch immer, freundlicher junger Mann, und ich habe auch gesagt, was würdest du machen mit deiner Mutter? Ja, er würde versuchen, sie zu begleiten, und das würde ich mir auch wünschen, aber ich glaube, das kann ich das kannst nicht du ihm, von ihm. Nein, verlangen kannst du es nicht. Du kannst es ihm anbieten, wenn er es macht, ist es sehr schön, und wenn er es nicht macht, muss man das auch akzeptieren. Ja, ist richtig. Ja. Toll. Liebe Helga. Ja. Gott, was wünsche ich dir von Herzen? Ich wünsche dir von Herzen, dass ganz viele tolle Momente im Leben noch. Genau, dass du ganz viele tolle Momente hast und dass der Zeitpunkt dann für dich der richtige ist und dass es leidlos über die Bühne geht. So. Einen hatte ich heute schon. Ich durfte mit dir sprechen. Ja, du beschämst mich. Ach, Ivo. Mich hat das wirklich sehr gefreut, dass wir uns, wenn auch nur akustisch, kennengelernt haben. Ja, ich finde es auch klasse. Also du weißt ja nicht, wer ich bin und wie ich aussehe, aber ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Für den Rest deines Lebens so viel Glück und intensive Momente noch, das wünsche ich dir. Ich danke dir. Alles Gute. Ja, viel Spaß noch und mach auf jeden Fall weiter so. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50. Unser Thema heißt Scheitern und ich möchte gerne mit euch über euer Scheitern sprechen. Was war das größte Scheitern in eurem Leben? 0800 220 5050. Hier ist Guido. Guido ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, ich grüße dich. Hallo, Guido. Ich verfolge deine Sendung auch immer wieder mal und mir geht es darum, ich bin in meinem Leben gescheitert, insofern, dass ich mehrfach abhängig bin von verschiedenen Suchtmitteln und auch schon viele Entgiftungen und Therapien gemacht habe. Und auch... Was sind das für Suchtmittel? In der Hauptsache ist Alkohol. In der letzten Zeit Alkohol. Es waren aber auch früher andere Suchtmittel. Also im Moment aktuell ausschließlich Alkohol? Ja, genau. Wie viel trinkst denn du? Ich habe heute 2 Flachmänner getrunken. Ich habe heute eine Entgiftung abgebrochen. Du hast heute eine Entgiftung abgebrochen? Ja, genau. Also hast du heute gerade ein Scheitern wieder erlebt? So sieht das aus. Wo, wo hat die Entgiftung stattgefunden? In der Rheinischen Landesklinik in Bonn. Und da bist du abgehauen, oder wie? Ich bin dann abgehauen, genau. Ach du. Die wievielte Entgiftung war das? Die 70. Wie bitte? Ungefähr die 70. Ich wiederhole, die 70. Genau. Ich habe 1990 meine erste Entgiftung gemacht. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Wie lange hast du in diesen vielen Jahren mal trocken gelebt? 2 Jahre. Immerhin. Ja. Immerhin. Und in diesen 2 Jahren auch ohne Drogen? Mit Cannabis hin und wieder. Ja. Aber ansonsten also ohne Alkohol und ohne harte Drogen. 70, ich muss das erstmal verkraften, 70 Entgiftungen. Ja, das und ist die Wahrheit. Heute war dann die 70. und die ist aufgeschaltet. Ja, war vielleicht auch die über 70. Aber naja. Ich habe die heute abgebrochen. Also warum hast du sie abgebrochen? Ich habe sie abgebrochen, weil mir etwas... Da war mir eine Perspektive gestellt worden ist. Die bitte? Ich habe nicht verstanden. Mir ist eine Perspektive gestellt worden. Hm. Ja, und die hieß einen tagesklinischen Aufenthalt, auch in dieser Klinik, mit der Option, mich auf Nemexin, Naltrexon, einstellen zu lassen. Das ist ein Medikament, was sowohl ein Opiatblocker ist, als auch den alkoholischen Suchtdruck senkt. Hm. Hm. Ich habe mit dem Medikament schon mal positive Erfahrungen gemacht im letzten Jahr, hatte das aber nicht vertragen, weil ich das vom Magen- und Darmtrakt her nicht vertragen habe. Und nur deshalb hast du es abgebrochen? Weil das in Aussicht gestellt wurde? Ne, ich habe das nicht abgebrochen, weil es in Aussicht gestellt worden ist. Ich habe das in abgebrochen, weil es nicht verifiziert worden ist. Das verstehe ich nicht. Das verstehst du nicht. Den Satz verstehe ich nicht, weil das nicht verifiziert worden ist. Ja, mir ist einfach eine Zusage gemacht worden, die nicht eingehalten worden ist. Also ich sollte runterdosiert werden vom Alkohol. Mhm. Also die letzte Zeit hatte ich halt einfach ausschließlich Alkohol getrunken. Mhm. Und zwar in massiven Mengen, sodass ich auch dachte, dass ich mich tot trinken würde. Ja. Was auch durchaus mein Gedanke gewesen ist. Womit ich mich auch eigentlich schon abgefunden hatte, dann kam mal irgendwie noch, ich habe drei Kinder, der Gedanke an meine Kinder hoch und Lebenswille nochmal hoch. Und dann hatte ich mit einem der behandelnden Ärzte da gesprochen und dann bin ich zu der Entgiftung aufgenommen worden. Ja, okay. Und ja, dann habe ich versucht natürlich mit denen zusammen ein Konzept zu entwickeln. Und das, ich hatte einen sehr klaren Plan im Kopf, weil ich weiß, mittlerweile nach dieser langen Suchterfahrung auch, was mir helfen kann und was nicht. Ich vermute mal, dass das jetzt so ein Detail, so eine Detailgeschichte ist, dass wir das gar nicht so schnell begreifen werden. Nein. Das geht wahrscheinlich wirklich zu sehr ins Detail. Ja, nur was ich gerade so überlege. Ja, bitte. Ist das wirklich wahr oder ist es eine Ausrede, dass du deshalb abgebrochen hast? Ich habe deswegen abgebrochen, ja. Ja, ist also, es wirklich wahr oder hast du das als Ausrede jetzt konstruiert? Nein. Also ich bin da durchaus mir gegenüber ehrlich. Wie lange hat die Entgiftung jetzt angedauert gehabt? Das waren jetzt 6 Tage. Mhm. Und dann geht man raus aus dieser, man sagt dann, ich will weg und dann geht man raus und haut sich einen Flachmann rein. Nein, ich habe nicht gesagt, ich will raus, ich gehe weg. Ich habe einfach gesehen, dass diese Perspektive, die mir eröffnet worden ist, erstmal auch so in einer Visite eröffnet worden ist, dass die nicht verifizierbar war. Und dann war ich frustriert und bin rausgegangen, habe ich gesagt. Ja, schon wieder so ein Spruch, ne? Und das habe ich halt öfter schon erlebt. Deswegen, ich kann von der Psychiatrie nicht so viel Positives berichten. Ja, aber ich kann auch Positives berichten, aber in dem Fall war das einfach mal wieder eine Nullaussage. Ne? Ja, aber die Psychiatrie wird von dir auch nicht viel Positives berichten können. Mit Sicherheit nicht. Nee. Ja, weiß ich nicht, ob die Psychiatrie das naja, wenn du 70 Mal, nicht, wenn du 70 Mal schon gescheitert bist, ist das natürlich heikel. Wie ging das dann? Du bist rausgegangen und war dein erster Gang zum Kiosk? Mein erster Gang war nach Hause. Und dann habe ich erstmal meine Wohnung aufgeräumt, da weil die nach dem Rückfall natürlich immer sehr verludert aussieht, ne? Mhm. Und dann habe ich meine Wohnung aufgeräumt und dann habe ich angefangen zu trinken. Und du lebst alleine in dieser Wohnung? Ich lebe alleine, ja. Mhm. Mensch Guido, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Also ich versuche immer mehrere Eisen im Feuer zu halten und ich habe die Idee, dass ich mich in einer Universitätsklinik auf dem Venusberg in Bonn, da gibt es eine Universitätsklinik, eine sehr große übrigens, mhm. mit einer sehr guten Tagesklinik auch, dass ich mich da bewerben mhm. werde. Mhm. Und das werde ich auch morgen machen, also heute noch. Ne? Ach so, das hast du schon vor. Dass ja, du... ja, ich will jetzt nicht weiter versumpfen, weil der letzte Rückfall eben sehr hart war. Die Gefahr besteht, wenn du jetzt nichts machst, versumpfst du. Ja, das würde automatisch passieren. passieren, ja. Und ich will auch nicht vor allen Dingen meine Kinder enttäuschen und mich selber auch nicht enttäuschen. Vor allen Dingen will ich mich selber nicht enttäuschen. Wie alt sind die Kinder? Meine älteste Tochter ist 20 Jahre alt. Mhm. Mein Sohn ist 16 und meine jüngste Tochter ist 9 Jahre alt. Nun haben die ja alle ihren Papa quasi immer nur dramatisch erlebt. Nämlich in der Sucht. Ihr ganzes Leben eigentlich. Meistens ja. Die kennen gar nicht den Vater, abgesehen von diesen 2 Jahren. Kennen sie ihn nicht normal? Sie kennen mich phasenweise normal, aber also wirklich lange am Stück nicht. Mhm. Was sagen denn die älteren Kinder zu dir? Wie stehen die dazu? Also meine älteste Tochter steht recht solidarisch zu mir. Ja, das kann ich schon sagen. Mhm. Sie ist bestimmt auch sehr verletzt. Das wird sich vielleicht auch nicht so unbedingt äußern, aber... Was heißt denn solidarisch steht sie zu dir? Was heißt das? Sagt sie... Ja, das heißt, dass sie das akzeptiert hat, dass ich so krank bin, wie ich bin. Mhm. Und dass sie auch für sich den Weg gefunden hat, einen gesunden Abstand zu mir zu finden, wenn ich abgestürzt bin. Was ist dein Traum, Guido? Du bist 45 Jahre alt. Die letzten 20 Jahre waren ziemlich beschissen, um es mal gelinde zu sagen. Die waren meistens schlecht, aber es waren auch natürlich auch gute Zeiten, aber meistens war es sehr schlecht. Ja. Wie sollen die nächsten 20 Jahre aussehen? Ich habe keine konkrete Idee. Also ein Traum, wenn ich einen Traum formulieren würde, dann ich habe einfach aufgehört zu träumen. Ich finde es eigentlich ganz gut, einen Traum zu haben, weil man damit ein Ziel verbinden kann. Also ein Ziel habe ich schon. Aber ich habe keinen Traum. Also ich möchte nicht übersteigert träumen. Okay. In dem Sinne, dass ich dann sage, okay, also dass ich dann Fantasieschlösser baue. Okay, Ziel. Wie ist das Ziel? Das Ziel ist, dass ich in dieser Gesellschaft meine Nische finde, in der ich auch was Produktives beitragen kann. Mhm. Das möchte ich auch gerne. Und dass ich vor allen Dingen eben meinen Kindern auch soweit, wie es in meinen Möglichkeiten steht, ein guter Vater sein kann. Das ist ein gutes Ziel, Guido. Und das geht natürlich nur auf der Basis der Abstinenz. Genau so ist es. So, deswegen finde ich gut, dass du morgen den neuen Anlauf in Bonn machst. Ja, das mache ich. Und wünsche dir wirklich von Herzen, dass es, weißt du, wenn man 71 Mal gescheitert ist, vielleicht schafft man es beim 72. Mal. Man darf nie die Flinte ins Korn werfen. Die kann man ins Korn werfen, wenn man im Sarg liegt. Dann ist es vorbei. Aber nicht vorher. Ja, also mein letzter Rückfall war so schlimm. Das war dann wirklich so, dass ich mich, also da spielten außer Alkohol keine anderen Drogen eine Rolle, dass ich dann auch wirklich abgeschaltet hatte und gedacht habe, ich trinke mich jetzt tot. Mhm. Und dann kam noch ein großer Funken Liebe in mir auf. Mhm. Und das war eben die Liebe zu meinen Kindern und auch die Lust aufs Leben, weil das Leben ist ja nicht nur schlecht. Nein, ich habe ja durchaus ja nicht nur, auch wenn ich so lange süchtig bin, habe ich ja nicht nur nur schlimme Momente erlebt. Ich habe ja auch sehr viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen gemacht. Ich habe Liebe erlebt und ich habe Geburt meiner Kinder erlebt. Und das sind ja alles sehr, sehr prägende Erfahrungen gewesen, die eben mich auch positiv stimmen können. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dein Ziel erreichst, Guido. Von Herzen wünsche ich dir das. Vielen Dank, Domian. Alles Gute von Herzen. Danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Sehr gerne. Ich gucke immer wieder mal deine Sendung, ne, wenn ich mal ganz gut okay bin. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Wenn es dir sehr gut geht, vielleicht telefonieren wir mal in einem Dreivierteljahr nochmal. Das würde mich freuen. Würde mich auch sehr freuen. Hab's mal in Erinnerung, mail uns, dann kommst du besser durch und dann unterhalten wir beide uns nochmal. Einverstanden? Okay, darauf können wir uns natürlich einlassen. Sehr gut. Viel Glück, Guido. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Und wir haben 1.34 Uhr und hier ist Michael. Michael ist 39. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Ja, zum Thema gescheitert. Meine Geschichte ist verglichen mit den anderen eigentlich relativ harmlos und eigentlich auch lustig. Ich bin ein sogenannter Interessierter bei den Zeugen Jehovas. Ein Interessierter? Ja. Was heißt das? Bedeutet, in der Warteschleife zur Mitgliedschaft oder wie? Ungefähr, ja. Also ich mache mit einem Zeugen Jehovas ein Bibelstudium und der versucht mich da mehr oder weniger langsam an die, ja, an die Taufe heranzuführen. Wie lange bist du schon dabei? Seit knapp 2 Jahren. Wie kam es dazu? Ich habe ihn auf der Arbeit kennengelernt, er ist also quasi ein Arbeitskollege. Und hat er dich angesprochen und dich ein bisschen heiß gemacht? Ja, er hat mir erstmal einen Wachturm gegeben, den habe ich dann weggeschmissen, ohne ihn zu beachten. Mhm. Und aber durch sein Verhalten hat er mich dann neugierig gemacht. Ich wollte wissen, warum er tickt, wie er tickt. Und so, deswegen bin ich dann mal mitgegangen. Ja, jetzt erzähl mal, was du erzählen wolltest. Bei den Zeugen Jehovas ist Selbstbefriedigung nicht wirklich verboten, aber... Nicht gern gesehen. Nicht gern gesehen, weil man natürlich sündige Gedanken hat, während man das tut. Ja. Und das ist jetzt mein ganz großes Thema, weil ich sag mal ganz ehrlich, ich habe angefangen, als ich 9 war. Mhm. Und machst du es bis heute? Mache es bis heute eigentlich täglich und habe da auch wirklich Spaß dran. Mhm. So. Und bei den Zeugen, die Zeugen Jehovas mögen das halt nicht gerne. Und ich habe jetzt, wie gesagt, fast 2 Jahren mit ihm studiert. Und er wundert sich auch immer, warum ich keine Fortschritte mache, warum ich mich nicht taufen lassen möchte. Und das habe ich ihm halt jetzt gesagt, dass es daran liegt. Weil und, du onanierst. Ja, ganz genau. Und das ist. Da ist der wahrscheinlich hochrot angelaufen, als du das gesagt hast, oder? Ja, das Thema kam schon des Öfteren mal auf und man hat dann mehr oder weniger spaßeshalber da ein paar Witze auch zugemacht. Er ist ja auch nur ein Mann und hat das dann nicht weiter beachtet. Aber jetzt hatten wir durch Zufall mal ein Gespräch, wo ich dann ganz knallhart festgenagelt habe. Ich habe gesagt, hör mal, wie ist das bei dir, weil ich er hat jetzt gerade auch Interesse an einem Mädchen gezeigt. Und da hat er dann mir auch wieder hat dann auch wieder mehr abweisend geantwortet, ja, über das Mädchen denkt er gar nicht nach und so. Und ich habe ihn dann ganz knallhart gefragt, okay, wie ist es denn, wenn du morgens aufwachst und hast eine Morgenlatte? Wie schaffst du es nicht, daran zu gehen? Und da hat er dann zu mir gesagt, ja, er ist halt auch nur ein Mensch und er tut es dann auch. Oh. Ja. Ja, aber dann, das heißt doch, da sind die Türen jetzt offen für dich, oder wie? Ja, klar. Ich habe ihn dann halt gefragt, wie er das macht. Und ja, er ist auch wie jeder andere. Also Er onaniert und betet ja, gleichzeitig. Nein, er onaniert und betet gleichzeitig. Dann hat er keine Option. Gleichzeitig nicht, aber danach entschuldigt er sich dann bei Gott dafür, dass er es gemacht hat. Und er versucht es dann so lange wie möglich nicht zu tun. Sein längstes, wie er mir sagte, sind 5 Wochen. Mein längstes sind 1 Woche. Und wir beide, wir haben jetzt gerade heute Abend sehr offen darüber gesprochen. Und da hat er mir gesagt, dass er in den letzten Wochen auch jeden Tag onaniert hat. Und wir haben jetzt heute quasi mehr oder weniger einen Battle ausgemacht. Wer von uns schafft es ab heute Abend am längsten? Klingt sehr lustig. Er onaniert und dann betet er zu Gott und entschuldigt sich dafür. So ein Quatsch, glaubst du? Und willst du mitmachen? Entschuldigung. Was heißt du, ein Quatsch, glaube ich? Wieso muss man sich bei Gott entschuldigen, wenn man onaniert? Ja, das ist ja auch mein Problem. Ja, ja. Vieles andere, was die Zeugen Jehovas sagen, könnte ich so unterschreiben, aber das ist halt auch mein Problem. Ich habe auch gesagt, das ist ja eigentlich, Jehova weiß, dass du den Kampf nicht gewinnen kannst und du weißt, dass du den Kampf nicht gewinnen kannst. Aber es gibt doch so warum viele. Warum macht man es dann? Ja, aber er meint, man würde Gott dadurch zeigen, dass man ihn liebt, indem man versucht, zumindest versucht, ohne zu leben. Es gibt doch so viele Seltsamkeiten bei den Zeugen Jehovas. Alles andere findest du in Ordnung? Alles andere, das, was ich so bisher kennengelernt habe, ist eigentlich, wenn man es mal bei Licht betrachtet, sehr schlüssig. Also auch diese ganzen hohen Moralwerte, mit denen ihr auch nicht so klarkommt, die sind schlüssig, ne? Also ich meine, man wird nicht krank, nehmen wir nur mal ein Beispiel, nur ein sehr oft gebrauchtes Beispiel, das Verbot der Bluttransfusion. Das ist doch so bescheuert. Entschuldige. Finde ich auch. Findest du auch, ja. Finde ich auch, aber die würden lassen ihre Kinder sterben, anstatt, wenn ein Kind einen Unfall hatte, dem Kind... Nein, das eben nicht. Es gibt halt mittlerweile sehr viele andere Möglichkeiten, Operationen durchzuführen als mit Fremdblut. Es gibt halt diese Eigenblutmethode, wo halt... aber manchmal geht's nicht. Manchmal muss man es machen beim dramatischen Unfall. Ach, was redet man eigentlich über sowas? Das ist doch eigentlich so ein Unfug. Aber du siehst es ja genauso, glaube ich, ne? Das sehe ich genauso, ja, klar. Also, um auf unser Thema zurückzukommen, das Scheitern bestand im Moment oder bisher darin, dass du diese moralische Vorstellung nicht so ganz realisieren konntest. Nein, das Scheitern liegt im Moment daran, dass ich gerade einen witzigen Battle mit einem Zeugen Jehova habe. Wer schafft es länger ohne zu leben? So. verstehe. Ja. Du bist solo, davon gehe ich mal aus. Ja, er auch. Ja. Du bist heterosexuell? Ja. Ja. Na, dann hast du ja schon mal Glück. Wenn du jetzt schwul wärst, dann hättest du ein ganz großes Problem. Als Schwuler bist du nicht gern gesehen. Dann hast du dich bei den Zeugen nur was ganz verloren. Das stimmt wohl, ja. Da hätten wir schon ein nächstes Thema wieder, wo man sich nur an den Kopf packt. Ja, das stimmt. So sagen. Ja, Michael, also es geht jetzt ein Wettrennen zwischen dir und dem Mann, wie lange ihr es aushaltet. Wir treffen uns zweimal wöchentlich zum Studieren, aber wir haben eigentlich täglich über SMS oder so Kontakt und dann natürlich die erste Frage und. Also und mal gucken, wer gewinnt. Er was oder glaubst ich. Du? Ja, du bist ja schon ein erfahrener Mann von 39 Jahren. Wie lange hast du es denn schon mal ausgehalten in deinem Leben? Zwei Wochen. Ah ja. Gut, dann musst du dich aber anstrengen, wenn du jetzt auf die 5 Wochen kommen willst, von denen er erzählt hat. Ja, ich bin mal gespannt. Also Michael, geh mal vielleicht mit noch kritischerem Gespür an die ganze Sache, überhaupt an die gesamte Sache heran. Ja, klar. Denn vielleicht entdeckst du das eine oder andere auch noch, was ein bisschen merkwürdig ist. Wenn du so eine, dahinter steckt ja wohl doch eine spirituelle Sehnsucht oder dergleichen. Wieso gehst du nicht zu einer großen Kirche? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich war eigentlich immer ein Atheist. Mhm. Und ich bin eigentlich quasi erst durch ihn aufmerksam geworden, weil er ist ein unheimlich lieber Mensch und ich wollte wissen, warum er so ist, wie er ist. Also läuft das über die Person im Prinzip? Wegen dieser Person. Ja. Also ansonsten bin ich eigentlich nicht wirklich ein gläubiger Mensch. Ah ja. Mein Lieber, mach das Richtige. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich will es mal so ausdrücken. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So. Hier ist Anja. Anja ist 30. Guten Morgen. Nee, halt hier. Anja. Hallo, ja. Anja. Ja. Guten Jetzt Morgen. Hörst du mich und ich höre dich auch. Das ist gut. Ja. So, liebe Anja, dein Scheitern. Mein Scheitern ist Familiengründung. Das ist mein Scheitern. Familiengründung? Die ist misslungen bei dir? Ja. Das heißt, ich habe mit ziemlich jungen Jahren, mit 15, 16, erfahren, dass ich keine Kinder bekommen kann. Mhm. Warum? Was ist los? Naja, es wurde herausgefunden durch eine Bauchspiegelung, dass ich keine Gebärmutter habe von der Geburt an. Ah ja. Es kam halt so, dass meine Mutter gesagt hat, ja, du müsstest ja deine Periode endlich mal bekommen. Mhm. Und ich hatte sie ja noch nicht. Mhm. Und dann sind wir halt zum Gynäkologen hin und ja, und der hat dann erst was anderes gesehen, wo ich noch am gleichen Tag ins Krankenhaus gegangen bin. Mhm. Und ja, dann folgten diverse Untersuchungen, Ultraschall etc. Mhm. Und ja, dann haben sie halt gesagt, okay. Wie hast du das damals aufgenommen, so als junges Mädchen? Ach, ganz schwer. An dem Tag, wo der Chefarzt dann mit uns geredet hatte und die Bitte dann auf den Tisch gelegt hat und uns das knallhart sagte, ja, ist für uns alle erstmal die Welt zusammengebrochen. Meine Mutter, für sie war es am schlimmsten, weil sie wollte mal Oma werden. Mhm. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch einen älteren Bruder, aber... Da gibt's auch keine Enkel? Nee. Nee. Ja, und kleine Kinder, das ist geht nicht bei ihm. Mhm. Das hat er auch... Wie, er hat gesagt, keine Kinder, das geht nicht bei ihm? Nee. Hat er hat doch auch keine Kinder. Er will keine Kinder. Er will keine Kinder. Keine. Er möchte keine, aber er sagt zu dir, das geht gar nicht, keine Kinder? Versteht nicht. Doch, zu mir ja. Also für mich hätte es sich gefreut, wenn ich irgendwann eigene Kinder gehabt hätte. Mhm. Aber er selber möchte keine. Ah, jetzt verstehe ich, wie du es meinst, ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ja, das ist... Also brach für euch damals eine richtige Welt zusammen, vor allen Dingen für dich und für deine... Das war damals sowieso schwer für mich, weil ich war damals in der 9., 10. Klasse. Mhm. Und wir hatten ja das Thema Kinder bekommen und alles. Mhm. Und ja, das... Weißt du, nun ist das ja eigentlich in dem klassischen Sinne kein Scheitern, finde ich, sondern das ist Schicksal. Für mich ist es ein Scheitern, weil für mich ist es ein Wunsch gewesen, was wirklich kaputt gegangen ist. Mhm. Und für mich ist es auch ein Scheitern, weil es keine Generation der Familie mehr gibt. Mhm. Jetzt bist du 30 Jahre alt. Nun könnte man ja auf der einen Seite denken, naja, nun, sie weiß es jetzt schon sehr lange, die Anja. Sie hat sich damit arrangiert. Ist das so? Nee. Nein, nee. Immer nicht. Die Sehnsucht ist da. Natürlich ist die Sehnsucht da. Und meine beste Freundin hat vor einigen Wochen jetzt ihr drittes Kind bekommen. Und ja, ich habe mich auch sehr für sie gefreut. Aber im Nachhinein bin ich auch sehr neidisch und sehr traurig darüber, dass ich nicht das Glück haben kann. Gut, nun kann man sagen, das ist jetzt wirklich Schicksal, da kann niemand was für und das hast du null verschuldet. Es besteht ja nun auch noch die Möglichkeit, dass du ein Kind oder Kinder adoptieren könntest. Naja, da hängen halt viele Faktoren davon ab. Ja. Das heißt, ich muss ja verheiratet sein, ich muss einen guten Job haben, ich muss ja eine gute Wohnung zu haben, das Platz auch für das Kind ist und das habe ich alles nicht. Ich bin Geringverdiener, verdiene halt nicht so viel. Ich lebe ja noch teilweise vom Amt. Ach so. Mhm. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, verheiratet muss man gar nicht sein. Man kann auch als Einzelperson ein Kind adoptieren. Das ist, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren aufgehoben worden, ja. Ah ja. Aber dadurch, dass ich noch mehr Schicksale erlebt habe und dass ich das noch nie richtig verkraftet hatte, war ich damals in dem Zustand, dass ich suizidgefährdet war. Damals aber? Also vor ein paar Jahren. Also ich hatte vor 2 Jahren ging es mir dann so schlecht, dass ich zusammengebrochen bin. Ich war dann ganz alleine und habe mich auch mehr und mehr zurückgezogen und ja. Aber Anja, wenn das so stark nachwirkt und das so eine gravierende Auswirkung auf dein Leben hat, dass es sogar bis hin zu einem Selbsttötungsgedanken führt, dann finde ich, solltest du dir aber professionelle Hilfe suchen. Das habe ich. Durch meine damalige Chefin, die hat mich dazu gedrängt, weil sie hat auch gemerkt, dass ich mich total verändert habe. Mhm. Also gesagt, ja, mach mal was. Ich hatte damals schon eine Psychologin deswegen gehabt und bin dann wieder hingegangen und habe dann einige Monate dann so eine Therapie gemacht in einer Klinik. Ja, aber so richtig verarbeitet im Sinne von akzeptiert hast du es ja immer noch nicht, ne? Na, akzeptieren kann man das irgendwie nicht. Doch, das glaube ich nicht. Ja, ich finde schon, dass das das Ziel sein müsste, dass du das... Ich finde mich damit ab. Ich sage, okay, ich kann keine bekommen, aber es schmerzt trotzdem. Mhm. Gut, wenn ein gewisser Schmerz übrig bleibt, ist das ja auch noch vielleicht auch noch normal. Aber ich finde, ab einer gewissen Zeit, die vergangen ist, muss dieser Schmerz weniger werden, weil das kann nicht dein ganzes Leben belasten. Es ist, glaube ich, die Kunst des Lebens, dass man die Dinge nimmt, wie die Dinge sind, auch wenn einem die Dinge nicht gefallen, wie sie sind. Na klar, das verstehe ich ja auch, aber es ist in dem Moment halt schwer. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, wie schwer das ist. Absolut, aber der Moment ist jetzt schon 15 Jahre her. Ja, natürlich. Mhm. Und ich habe mich ja auch teilweise damit abgefunden. Ich sage ja, das Leben geht weiter. Mhm. Ich bin ja auch jetzt nach Leipzig gezogen. Mhm. Und so, von meinem früheres Leben sozusagen Abstand zu halten. Ach so, weil einen Neuanfang zu schaffen. Genau. Mhm. Ich habe einen Neuanfang gestartet vor 2 Jahren. Mhm. Und ja, das ist ja das, was ich jedem raten würde, wenn er sowas durchmacht, mhm. weil viele sagen, oh, es tut mir leid und dies und jenes. Und das Mitleid ist das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. Das hilft dir ja auch nicht weiter. Nee. Nein. Das zieht einen noch mehr runter. Anja, ich möchte, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Vielleicht hat er noch eine Idee, um dich noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Schaden kann es ja nichts. Ja, sollen wir dich mal, dann rufen wir dich jetzt gleich nochmal an. Bist du einverstanden? Okay. Gut, das machen wir. Ich freue mich, dass du dich bei mir gemeldet hast und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, jetzt auch für den Neustart, oder der hat ja schon stattgefunden in Leipzig. Ja. Und dass das Leben heller wird demnächst, das wünsche ich dir sehr. Na klar, danke schön. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.50 Uhr ist Anne und Arne hier. 74, guten Morgen. Ja. Spreche ich mit Arne zuerst? Ja, das ist der eigentliche Verursacher. Das ist der eigentliche Thema. Und wenn ich mit Anne sprechen will, musst du den Hörer rüberreichen. Ja. So muss es sein. Ja, dann legen wir los, Arne, zum Thema gescheitert. Ich bin also sowas von vor die Wand gelaufen mit einem Riesenprojekt. Das hat mein ganzes Leben total verändert. Eine Nachbarin hatte mal ein Bild von mir gemalt, eine Mauer, so wie du im Hintergrund deine Mauer hast. Mhm. Und da drin war eine Beule mit meinem Gesichtsabdruck. Oh, da muss es aber schlimm. Ich vor die Wand gerannt. Ja, jetzt erzähl aber mal. Ich habe mein ganzes Leben darauf eingestellt, als Ingenieur Videotechnik ein Patent zu entwickeln und damit einen Umsatz zu erzielen über den Produktlebenszyklus von ungefähr 10 Milliarden D-Mark. Mhm. Die Geschichte ist natürlich sehr, sehr groß gewesen. Und in der Bundesrepublik hatte ich Privatkapital noch gesucht dazu und wurde aber dann vom Forschungs- und vom Wirtschaftsministerium gefördert, mhm. mit einem völlig neuen Fördermodell. Da gab es nur den Transrapid und meine Technologie. Du warst ja ganz oben angesiedelt. Ganz hoch oben. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und irgendwo haben sich dann die Firmen gestritten und haben die ganzen Banken aufgehetzt gegen das Ministerium, gegen diese Art von Förderungen und. Mhm. Und dann hatte ich privat, ich war noch verheiratet zu der Zeit, die Frau bekam Krebs und es lief alles so unglücklich, wie nur irgendwas unglücklich laufen konnte. Mhm. Dann habe ich also irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Das ist so wie Seil ziehen, weißt, alle ziehen an dem Seil und du hängst all deine Kräfte rein. Mhm. Und dann merkst du, es geht nicht. Und da habe ich einfach losgelassen und Schluss aus, Firma abgemeldet, Personal entlassen und Schluss gemacht. Wie viele Leute waren in der Firma? Ich hatte damals so 25 Leute, die der Kern, um die Firma richtig aufzubauen. Also Physiker, Ingenieure und was man so alles braucht. Gell? War dieses Firma-Auflösen dann auch verbunden mit einem großen finanziellen Misserfolg? Ja, sowieso. Ich habe privat in meinem vorherigen Beruf also sehr gut verdient und habe mir da etliches zusammengespart. Mhm. Und brauchte natürlich Kapital, Fremdkapital, aber in der Minderheit. Und so habe ich auch verhandelt und Kapital gefunden. Und dann kam aber die Idee vom Forschungsministerium, das mit einem neuen Programm zu fördern. Mhm. Und das war mein Ruin, aber das ist egal. Und egal wie es also gelaufen ist. Firma weg, Projekt geplatzt, Geld verloren. Alles weg. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Das ist jetzt her 14 Jahre, 16 Jahre. Also so 60 ungefähr. Ja, um die 60, 59, 60 hat das Ganze geendet dann. Wie geht's dir denn jetzt? Ja, ich bin damals, hatte ich nur noch so eine Scheune mit Nießbrauchrecht. Da konnte also keine Bank und niemand dran. Und in der Scheune habe ich gesagt, und wenn ich da drin ein Zelt aufspanne, ich lebe jetzt da drin. Da war Wasser, da war Kanal und Strom habe ich vom Nachbarn gekriegt. Aber du wohnst nicht jetzt immer noch in der Scheune? Ja, die habe ich aber ausgebaut. Aha. und lebe da drin eigentlich recht gut, recht komfortabel. Hab mir alles selber eingebaut, Heizung, alles, was du willst. Komfortabel, alles schön mit Gasbeton von innen ausgemauert. Hab keine Ahnung von diesem ganzen Zeug gehabt. Woher hattest du denn das Geld dafür, dieses dann so zu ver... Ich habe Travestie-Show gemacht. Bin in so eine Clique reingeraten. Hab Travestie-Show gemacht. Ach. Ja, und wir hatten damals, wann waren das... 99, glaube ich, hatte ich, da war ich mal so fürchterlich pleite und habe nichts mehr zu essen gehabt. Und da habe ich auch mal mit dir gesprochen damals und da hast du mich mal eingeladen zum Timp nach Köln, dort mal Show zu machen. Und dann habe ich aber wieder einen guten Auftritt gekriegt und so habe ich immer jeden Pfennig, den ich verdient hatte, wieder reingesteckt. Müssen wir den Leuten sagen, Timp war ein legendärer Travestieschuppen hier in Köln, den es leider nicht mehr gibt. Das war wirklich ein ganz, ganz spektakulärer Laden. Jetzt habe ich gerade ja die Anne auch begrüßt. Ist das deine neue Freundin, deine neue Partnerin, mit der du lebst? Das bin ich. Wie? Das ja, bist du? Ich bin transsexuell. Ach, mein Gott. Ja, ich bin völlig aus dem Leben damals ausgestiegen. Wie verrückt, jetzt kapier ich es. Anne und Arne ist eine Person. Ist eine Person. Manchmal nennt man dich Anne, manchmal nennt man dich Arne. Ja, ja. Du warst ein Typ, der ganz oben mitgespielt hat im Business und lebst jetzt in der Scheune und machst Travestie-Shows. Ja. Immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. Und hast mit den Travestie-Shows dein Leben finanziert? Ja. Das ist ja völlig verrückt. Es gab hier ganz in der Nähe, in einem relativ kleinen Ort, mal den Sonnenhof. Das war so bekannt wie das Timp. Ja. Wo ist er? Wo ist hier? Wo was rufst du an? Irgendwo zwischen Bayreuth und Nürnberg im Urwald. Okay. Da bringe ich in Schweiz im Urwald, sage ich mal. Ja. Es gibt eine Bahnstation, es gibt DSL und Telefon. Was willst du mehr? Was will man mehr, genau. Ja. Und so habe ich mich halt durchgewurschtelt und bin eigentlich jetzt total zufrieden und ausgeglichen und glücklich. Das ist ja irre. Arne oder Anne. War dieses eine große, grandiose Scheitern eine Chance für einen wirklichen Neuanfang, der dir gefallen hatte? Für ein komplett anderes Leben. Hast du Kinder? Ja. Was sagen die zu dem verrückten Papa? Oder? Sehr gemischt am Anfang. Eins hat ständig zu mir gehalten. Also das ist mein Böcklein, sage ich immer, weil es ist so, lieber Kerl. Studiert Physik, Mathematik ist jetzt fertig und die Kleine Informatik und Logistik, die fängt jetzt auch in einem halben Jahr an und die hat wieder zu mir gefunden. Die hat also ja immer, die ist jetzt 2-3 Metern Abstand neben mir gelaufen, wenn wir zum Einkaufen gegangen sind. Und aber herzlich innig das Verhältnis ist, also super. Bist du ein glücklicher Mensch? Ja. Das ist ja toll. Und wohnst du in deiner schönen Scheune, die du ausgebaut hast? Gehst du denn manchmal als Anne auch noch objück, also raus? Ich lebe hier auch in einem kleinen Ort. Das sind so 300, 400 Leute. Ich lebe hier als Frau. Ach so. Sehr, sehr nette Nachbarn, die mich alle so, wie ich bin, mögen, akzeptieren und, und. Da soll mal einer was gegen Bayern sagen. Das habe ich nämlich. Ich habe schon mal einen transsexuellen Menschen mit einer Kamera auch in Bayern besucht. Ja. Das war auch ganz, ganz beeindruckend. Das war auch ein ganz kleines Dorf und der lebte komplett akzeptiert tief im tiefen Bayern als Frau und alles war okay. Ja, tiefes Bayern, das ist der, also das ist... dir nicht, aber bei dem... Mittelfranken, Oberfranken. Gut, damals war ich im tiefen Bayern. Das hat mich so beeindruckt. Und bei dir ist es ja. Nee, ich muss sagen, die Leute sind hier sehr tolerant. Also du gehst dann mit den Pumps in den Supermarkt? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich lebe so. Du lebst so, ja. Ja, völlig. Hast du denn das früher auch schon gewittert, dass da in dir noch was anderes ist? Das ist in der Kindheit begründet gewesen. Ich habe auch eine sehr verrückte Kindheit gehabt. Meine Mutter kannte ich nicht, bin erst mit 5 Jahren, kommen bei mir so die ersten Erinnerungsfetzen und bin beim Vater und seiner Schwester aufgewachsen als Mädchen. Bin auch 2 Jahre in der Schule als Mädchen in die Mädchenschule gegangen. Also das fängt schon ganz verrückt an. Ja, und dann bin ich irgendwo in die Welt geschleudert worden und habe wahrscheinlich auch deswegen meine Erfolge als Mann gehabt, als Ingenieur, weil ich anders eingestellt bin. Ich habe eine unwahrscheinliche weibliche Art in mir. Noch eine Frage zu deiner, du hast ja gesagt, dass du dein ganzes Geld verloren hast damals. Von was lebst du? Wie viel Geld hast du zur Verfügung im Moment, im Monat? Knappe 800. Ich glaube, bis auf 30 Cent oder sowas, 800 Euro. Und da kommst du mit aus? Ja. Ja, kann man. Ich koch selber, ich mache viel selber, nähe selber. Und helf mal hier, helf mal da. Anne, hat mich sehr gefreut, dass wir uns dann nach so langer Zeit nochmal gesprochen haben. Und dass mein Tipp damals ganz gut offensichtlich war. Ich sehe dich so oft und toll. Mach also wirklich weiter so. Schon eine alte Leier, aber du bist ein Funskerl. Dankeschön. Alles Gute. Liebe Grüße, Anne. Tschüssi, ja. Anne. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio Live, eine über der Fernseher mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.